Der Krieg produziert oft eindringliche Bilder, die wir nie wieder vergessen. Ein Bild, das ich immer schon zum Zweiten Weltkrieg hatte, das existiert eigentlich nur in einem Lied. Und trotzdem ist es schwarz-weiß. Das Bild einer einsamen Frau, die geduldig nachts unter einer Laterne steht und auf ihren Liebsten wartet. Vergeblich. Sie kennen das Lied, Lili Marleen. Die Sängerin Lalle Andersen, die untrennbar mit diesem Lied verbunden ist, starb vor 50 Jahren am 29. August 1972. Ihr wollen wir diese Sendung widmen. Aber es geht nicht nur um dieses eine Lied, denn Lalle Andersen hat mit ihrer Musik nicht nur den Krieg, sondern auch die Zeit des Wirtschaftswunders begleitet. Freuen Sie sich also auf die heutige Liederlounge. Am Mikrofon begrüßt Sie Volker Hein und ich starte hier mit dem eben erwähnten Lied Lili Marleen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unser beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein beliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Lili Marleen von Hans Leib, gesungen von Lalle Andersen. Aufgenommen wurde das Stück am 1. August 1939, passend also zum Kriegsbeginn. Dabei stammen Teile des Liedes schon aus dem Jahr 1915. Hans Leib hatte den Text geschrieben, kurz bevor er selbst an die russische Front musste. Auch hier geht es um Trennung, um Heimweh, um die Sehnsucht nach der Liebsten und natürlich um das Durchhalten an der Front. Doch der Song floppte und die bereits gepressten Platten wurden aussortiert. Bis 1941. Dann gelangt die Platte per Zufall nach Belgrad. Der deutsche Besatzungssender dort hatte zwar eine Sendeleistung, die bis nach Kairo reichte, aber bloß 54 Schallplatten. Das musste dringend geändert werden, und so gelangte das Lied in einer Kiste voller aussortierter Schallplatten nach Belgrad. Lili Marleen wurde bald in jedem deutschen Schützengraben gesungen. Doch nicht nur dort, denn auch der Feind hörte mit und machte das Lied einfach zu seiner Hymne. »Comrades, louder please«, sollen die britischen Soldaten aus den gegnerischen Schützengräben gerufen haben, wenn die Deutschen das Lied nachts abspielten. Ganz zum Ärger der Wehrmacht. Die hätte den Song am liebsten wieder unter den Tisch gekehrt. 1942 folgte dann der Beschluss von ganz oben. Joseph Goebbels ließ Lili Marleen auf den Index setzen. Aber Dafür war es mittlerweile zu spät. Der Song hatte sich unters Volk gemischt. Er ging, wie man heute sagen würde, viral. 2 Millionen Exemplare wurden weltweit verkauft. 1943 nahm Marlene Dietrich das Lied neu auf. Sie war in die USA emigriert und sang nun als Deutsche auf Englisch für die US-Truppen im Kampf gegen Deutschland. Now, this is a song I sang during the war. I sang it for 3 long years, all through Africa, Sicily, Italy, Alaska, Greenland, Iceland, England, through France and Belgium, through Germany, to Czechoslovakia. The soldiers loved it. Lily Marlene. Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marlene. Für die Nationalsozialisten muss das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Marlene Dietrich, einst Vorzeigeschauspielerin der Deutschen, sang nun auf Englisch, um den Feind zu unterstützen. Und als die US-Truppen in Italien einmarschierten, wunderten sich die Menschen dort, dass die Amerikaner dabei ein deutsches Lied sangen. Lily Marlene wirkte wie eine Handgranate, die vom Feind zurückgeworfen wurde. Das Lied überdauerte den Krieg und wurde sein musikalisches Synonym. Lale Andersen hatte es zunächst schwer, sich aus der Rolle der besungenen Lily Marlene herauszuschälen. Und wer möchte schon auf ewig mit dem Krieg in Verbindung gebracht werden? Zum Glück fand der Wiederaufbau nicht nur auf den Trümmerfeldern, sondern auch im Radio statt. Den Themen Sehnsucht, Heim und Fernweh blieb Lale Andersen treu. Doch diesmal war das Ziel nicht der Schützengraben, sondern die Liebe und das Meer. Wenn die Fische von Land wünscht man ihnen mit diesem Lied glückliche Wiederkehr. Eine kleine Insel liegt im Norden, hell im grünen Meer. Auf der Insel bin ich groß geworden und ich lieb sie sehr. Fischer war mein Vater wie die anderen und auf seinem Knie hörte ich zum ersten Mal im Leben diese Melodie. Wenn die Fischer von Langeoog fahren hinaus auf das Meer, wünscht man ihnen mit diesem Lied glückliche Wiederkehr. Summt es nachts dann im Inseldorf, leis der Wind um das Haus, ziehen die Träume der Mädchen zu den Booten hinaus. Wie oft hört als Kind ich vom Vater dies Lied, wie oft nahm er sonntags zum Hafen mich mit. Die Sonne, sie strahlte auf schäumendem Meer. Nachts grüßten die Sterne vom Himmelszelt her. Wenn die Fischer von Lande Meer, wünscht man ihnen mit diesem Lied glückliche Wiederkehr, glückliche Wiederkehr. Glückliche Wiederkehr. Laila Andersen mit Die Fischer von Langeoog. Die Insel hatte für die Künstlerin eine ganz besondere Bedeutung. Dort lebte sie Mitte der 40er Jahre und erlebte, gemeinsam mit ihrem Sohn Michael, das Kriegsende. Aus und vorbei. Jetzt galt es, den Blick nach vorne zu richten. Obwohl die meisten Menschen nach dem Ende des Krieges zu sehr mit den Problemen des Alltags beschäftigt waren, um von den Trümmern aufzusehen. Doch Laila Andersen schaffte es mit ihren Liedern, ein Stück weit vom kollektiven Kriegstrauma abzulenken. Ich werd mich an den Johnny schon gewöhnen. Er kam von einem fremden Schiff an Land. Oft geht er abends aus mit anderen Schönen. Mir bleibt dann nur sein Foto an der Wand. Sieht er in meinen Augen dann die Tränen, dann lächelt er und sagt, nimm's nicht so schwer. Dann tut er alles, um mich zu versöhnen. Und ich fühl, kein Mann ist so wie er. Das sind so die Manieren der Matrosen. Der Johnny trank pro Tag eine Flasche Rum und schoss mir jeden Abend 50 Rosen zum Abschied oder zur Erinnerung. Und ist er nicht bei mir, fühl ich ein Sehnen. Ich liebe ihn und das ist mein Malheur. Ich werd mich an den Johnny schon gewöhnen. Im Leben, da gewöhnt man sich an mehr. Sind so die Manieren der Matrosen. Der Johnny trank pro Tag eine Flasche Rum und schoss mir jeden Abend 50 Rosen zum Abschied oder zur Erinnerung. Und ist er nicht bei mir, fühl ich ein Sehnen. Ich liebe ihn und das ist mein Malheur. Ich werd mich an den Johnny schon gewöhnen. Im Leben, da gewöhnt man sich an mich. Hey, hast du Feuer, Seemann, zünd mir eine Zigarette an. Hey, hast du Feuer, Seemann, Feuer, das ein Herz erwärmen kann. Rau weht der Wind vom Hafen her, drüben in der Schenke ist es warm. Hey, hast du Feuer, Seemann, dann schenk es mir und nimm mich in den Arm. Ein Schiff fährt raus und ein anderes kommt an. Manchen schon gab es, den ich nicht vergessen kann. Und leuchten abends die Lichter am Kai, sag ich, geht ein Seemann vorbei. Hey, hast du Feuer, Seemann? Zünd mir eine Zigarette an. Hey, hast du Feuer, Seemann? Feuer, das ein Herz erwärmen kann. Rau weht der Wind vom Hafen her, drüben in der Schenke ist es warm. Hey, hast du Feuer, Seemann? Dann schenk es mir und nimm mich in den Arm. Wind vom Hafen her, in der alten Schenke ist es warm, heißer als jedes Feuer, hält man sich dort beim Tanzen fest im Arm, hält man sich fest im Arm. Lale Andersen auf der Suche nach Feuer. Der Seemann, der Hafen und die Schiffe in fernen Gewässern, das sind ihre Themen. Und zwar schon seit ihrer Kindheit. In Lehe bei Bremerhaven. Ihr Vater arbeitete als Steward auf hoher See. Vom Hafen aus sah sie die großen Ozeanriesen in Richtung Amerika davonfahren. Die Fernweh und die Liebe zum Meer werden ihr in die Wiege gelegt. Schon im Alter von 17 Jahren heiratete sie den Maler Paul Ernst Wilke. 2 Jahre später bekam sie ihr erstes Kind. Mit 26 Jahren ist sie dreifache Mutter und geschieden. Sie war, fast selbst noch ein Kind, in die Mutterrolle hineingerutscht und völlig überfordert. Die frühe Heirat wurde zu einem Desaster für sie. Und nun musste sie auf eigenen Beinen stehen. Ihre Kinder waren ihr dabei im Weg. Sie wuchsen bei Verwandten, Freunden und in Kinderheimen auf, während die Mutter ihr Glück auf den Bühnen der Welt probierte. Berlin, Zürich, München. Sonntags allein in einer fremden Stadt. Kennst du das? Kennst du das? Und niemand, der für dich ein Lächeln hat. Kennst du das? Kennst du das? Dein Zimmer im Hotel ist still und grau und leer. Die Einsamkeit darin kriecht ratlos hin und her. Sonntags allein in einer fremden Stadt. Kennst du das? Kennst du das? Du siehst die anderen froh durch bunte Straßen gehen, siehst lachend und verliebt sie an den Ecken stehen. Sonntags allein in einer fremden Stadt. Kennst du das?

Das Stück aus dem Jahr 1942 gilt als Durchhalteschlager für die Soldaten an der Front. Doch auch für Lale Andersen ging es ums pure Überleben. Nach dem Kriegsende zog sie sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Vielleicht hatte sie während des Krieges einfach zu sehr im Rampenlicht gestanden. Erst nach und nach kehrte sie zurück auf die Bühne. An der Seite des Schweizer Komponisten Arthur Beul begleitete sie die Wirtschaftswunderjahre musikalisch. 1949 heirateten die beiden und der Erfolg kehrte zurück. Mit »Ein Schiff wird kommen« schaffte sie es sogar auf Platz 1 der deutschen Hitparade. Ich bin ein Mädchen aus Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb jeden Kuss, der nach Salz schmeckt und nach Teer. Wie alle Mädchen in Piräus, so stehe ich Abend für Abend hier am Kai und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher Nacht. Dich in meinem Arm. Gib mir noch einen Zug aus deiner Zigarette. Schau unter unserem Fenster, der Hafen mit den bunten Lichtern, da drüben in der Bar, aus der die Musik herüberkommt, habe ich in den letzten Monaten jede Nacht gesessen und mit fremden Matrosen getanzt. Das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher nach. Ein Schiff wird kommen. Hier und heute in der WDR 5 Liederlounge zu Ehren von Lale Andersen. Der Titel war so etwas wie eine Wiedergeburt nach Lili Marleen. Endlich hatte sie sich von der wartenden Frau unter der Laterne gelöst und den Krieg hinter sich gelassen. Und das Publikum in Deutschland dankte es ihr. In der Zeit des Wirtschaftswunders beließen es viele Deutsche nicht bei sehnsuchtsvollen Gedanken auf Balkonien. Sie gingen selbst auf Reise, Süddeutschland, Ostsee und bis nach Italien. Deutschland entdeckte rund 10 Jahre nach dem Krieg die Reiselust. Da kam eine Lale Andersen gerade recht. Blaue Nacht, oh blaue Nacht am Hafen. In der Ferne rauschen Meer und Wind. Und die Schiffe liegen still und schlafen, die von weit, weit her gekommen sind. Doch im Zwielicht einer Bootslaterne stehen zwei und finden nicht nach Haus. und sie flüstert, Liebster, ach wie gerne führ ich morgen mit aufs Meer hinaus. Aber alles, was er mit auf See nahm, war die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Und als er nach einem Jahr zurückkam, sah er wartend sie am Hafen stehen. Und er nahm sie zärtlich in die Arme und sie sahen einander fragend an. Doch sie fühlten Herzen, die sich lieben, trennen Grenzen nicht und Ozean. Sie fühlten Herzen, die sich lieben, trennen Grenzen nicht und Ozean. Tränen hab ich heute Nacht gesehen, und das Mädchen, das sie weinte, war so wunderschön. Der Matrose an der weiß, warum du traurig bist. Ach, er hätte deine Tränen ja so gerne fortgeküsst. Thank you. bestimmt zu dir zurück. Blaue Augen voller Tränen strahlen dann vor lauter Glück, lauter Glück. Wie ein singendes Reisebüro klapperte sie alle nahen und fernen Ziele ab. Von St. Pauli bis nach Hawaii, von Bremerhaven bis Piräus. Der griechische Hafen, vor allem die weißen Möwen und die Matrosen schienen es ihr besonders angetan zu haben. Und aus irgendeinem Grund nehmen auch hier wieder verliebte Paare Abschied unter den Laternen. Die weißen Möwen. Aus Kankaven und in die Tavernen gehen, wenn sie mit den Seemannsbräuten träumen zu den Sternen sehen, und wenn sie beim Abschied nehmen unter den Laternen stehen, summen sie dabei die alte Hafenmelodie. Die weißen Möwen. Die weißen Möwen von Piräus, sie begleiten dich zurück nach Haus. Wenn der Wind die Wellen an das Ufer treibt, dann schäumen sie. Wenn er die Matrosen in die Heimat führt, dann träumen sie. Und nicht eine Möglichkeit, an Land zu gehen, versäumen sie. Und sie summen immer noch die alte Melodie. Die weißen Möwen vom Piräus, sie begleiten dich aufs Meer hinaus. Die weißen Möwen. In Athen, dann wird einer auch in deine Augen sehen. In Athen, in Athen. Darum freu dich heute schon auf Sonntag. Zieh das Schönste aller Kleider an. Und dann träum den schönsten aller Träume, den ein junges Mädchen träumen kann. Wenn Matrosen aus Piräus tanzen gehen, in Athen, dann wird ein Auge in deine Augen sehen, in Athen. Und geht die kleine Melina am Sonntag tanzen mit Tina, dann schlägt sie beim Tanz immer wieder ihre schönen Augen nieder. Denn die verliebten Matrosen, sie wollen küssen und kosen und flüstern mein Klang schöner Lieder. Nächsten Sonntag komm ich wieder. Wenn Matrosen aus Piräus tanzen gehen, in Athen, dann wird ein Auge in deine Augen sehen. In Athen, aber dann kommt einmal auch der eine, der die schönste aller Fragen stellt. Und

roten Licht. Der Hafen war, da wurden schon so viele Träume wahr. Auch ich trat fremd und frierend ein, dann sah ich dich und war nicht mehr allein. Jeden Tanz hast du mit mir getanzt und hast mich nicht gefragt, wer ich bin, woher ich komm. Und nur dein Lächeln hat gesagt im roten Licht der Hafenbar. Da wurden schon so viele Träume wahr. Ein Herz, das hier ein anderes fand, geht immer wieder in der Hafenbahnland. Ja, la, la, la. Hast du mit mir getanzt und hast mich nicht gefragt, wer ich bin, woher ich komm. Und nur dein Lächeln hat gesagt im roten Licht der Hafenbar. Da wurden schon so viele Träume wahr. Ein Herz, das hier ein anderes fand, geht immer wieder in der Hafenbahnland. Lale Andersen mit Im roten Licht der Hafenbar und Unter der roten Laterne von St. Pauli. In den 60er Jahren weitete die Künstlerin ihren Wirkungsbereich aus und spielte in verschiedenen Filmen und Fernsehserien mit. Man hatte das Gefühl, sie klammere sich an ihren Erfolg. Was niemand ahnte, sie war Ende der 60er bereits sterbenskrank. Eine schwere Leberinfektion machte ihr zu schaffen. Sie wurde nur durch Blutkonserven am Leben erhalten. Als sie ihren autobiografischen Roman »Der Himmel hat viele Farben« verfasste, da war sie schon so sehr geschwächt, dass ihr der Alltag schwer fiel. Trotzdem ging sie mit dem Buch unter dem Arm auf Lesereise. In Wien, wo sie ihr Buch vorstellen wollte, starb sie schließlich 1972. Sie sollte den Erfolg ihres Buches nicht mehr erleben. Denn das wurde ein Bestseller. Ihre Asche wurde, ihrem Wunsch gemäß, auf der Insel Langeoog beigesetzt. Ein anderer, ausdrücklicher Wunsch war, dass bei ihrem Begräbnis nicht Leli Marleen laufen sollte. Doch mit genau diesem Lied hatte man sich dann von ihr verabschiedet. Die Laterne wurde sie zeitlebens nicht mehr los. Und so wurde ihr in Bremerhaven und auch auf Langeoog als Denkmal eine Laterne aufgestellt. Immerhin, ihr Grab liegt auf einem Dünenfriedhof. Und so ist sie auch heute noch ihrem geliebten Meer nicht fern. Und wir hören als letzten Titel dieser Sendung Blaues Meer. Die ganze Sendung finden Sie, wie immer, auf der Webseite der WDR5-Liederlounge und in der ARD-Audiothek zum Nachhören und auch zum Weiterleiten an Freunde und Bekannte. Hier folgt nun die ARD-Infonacht. Ihnen allen einen schönen Abend, Ihr Volker Hein. Blaues Meer, blaues Meer, unterm Sternenzelt. Du bist meine Welt, nur du allein. Blaues Meer, blaues Meer, wenn der Nachtwind singt, träum ich vom Schiff, das mir die große Liebe die Lieder der Gitarren locken durch den Abend ziehen. Und im Hafen und in den wilden Gärten tausend bunte Lichter blühen. Ist es schwer, ohne Liebe zu sein? Und der Hafen, er lockt mich so sehr, weil ich zum Hafen gehör, zu den Matrosen aus Nord und aus Süd, die es wie mich. zum Hafen zieht. Blaues Meer, blaues Meer, unterm Sternenzelt. Du bist meine Welt, nur du allein. Blaues Meer, blaues Meer. Liebe, wo